Tal vez la medida más clara para medir a la Junta Militar sea... Manchmal so meint man, das Meter, um die Junta am besten zu messen, ist ihr Mord an Viktor Jara. Sein Verbrechen war es, zu singen, was das Volk sang. Sein Verbrechen war es, konsequent zu sein mit dem, was er sang. Sein Verbrechen war es, Kommunist zu sein. Aber Viktor Jara ist nicht gestorben, so wie es in einem Lied heißt. Ein Sänger, der für das Volk singt, stirbt nicht. Und selbst dann, wenn er tot ist, wirkt sein Werk weiter. Wir spielen euch jetzt ein Stück vor, ein instrumentales Stück von Viktor Jara, bei dem verschiedene Instrumente aus der lateinamerikanischen Volksmusik verwendet werden. Que utiliza instrumentos de diversas regiones de América Latina y que se llama La Partida.